Ja, es ist schön, noch einmal in Schneverdingen zu sein. Ich freue mich über die herzliche Begrüßung hier. Und als ich hörte, heute Morgen wollen wir miteinander das Abendmahl feiern, und da habe ich dann gedacht, wie ich vor einiger Zeit einmal noch mal neu so eigentlich darüber gestolpert bin, was das Abendmahl denn eigentlich bedeutet. Da kann man ja Bücher drüber schreiben, aber ich habe nochmal überlegt, was es für mich so persönlich bedeutet. Wo hat das Abendmahl seinen Sitz sozusagen im Leben? Wo gehört es hin? In mein Leben, in mein Glauben? Wo ist da das Abendmahl? Ich habe daran gedacht, dass ich schon hunderte Male da vorne gestanden habe und habe das Abendmahl ausgeteilt. Weil gerade der Sonntag war in der Gemeinde, wo wieder Abendmahl dran ist. Das ist ja nicht schlecht. Ich finde, das ist eine gute Gewohnheit. Es gibt auch gute und heilige Gewohnheit. Und Jesus ging auch in den Tempel nach seiner Gewohnheit, heißt es einmal. Nicht, weil es ihn gerade an diesem Sabbat mal dahin gezogen hat, sondern das gehörte einfach dazu. Und das Abendmahl gehört dazu, zu unserem Gemeindeleben, zu unserem Gemeindegottesdienst. Und manchmal habe ich das Abendmahl auch gefeiert, so als feierlicher, emotionaler, schöner Höhepunkt auf einer Freizeit oder bei einer Mitarbeitertagung. Das Abendmahl war immer so irgendwo was etwas ganz Besonderes. Aber irgendwann bin ich nochmal drüber gestolpert, wie das denn war bei dem ersten Abendmahl. Und meistens habe ich, wenn ich da vorne stand und das Abendmahl austeilte, diese uralten Worte gelesen aus dem ersten Korintherbrief, wo der Apostel Paulus sagt, ich habe es von dem Herrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten ward, da nahm er das Brot, dankte und brach. Irgendwann bin ich drüber gestolpert. Wie war das? Wo war das? Warum ist das dem Apostel Paulus so wichtig, das genau zu beschreiben und zu betonen? Das war in der Nacht, als er verraten wurde. Und das war ganz und gar nicht schön. Das war nicht idyllisch. Das war eine Nacht voller Angst. Die Jünger wussten, bei den hohen Priestern stehen wir auf der Fahndungsliste. Das ist wie damals im Dritten Reich. Es kann jeden Moment an der Tür klopfen und dann stehen die da und wollen uns verhaften. Sie hatten Misstrauen gegeneinander. Sie hatten nämlich gehört, einer würde Jesus verraten. Das war so eine gespannte Situation. Da konnte man leicht zum Verräter werden durch ein unbedachtes Wort oder so. Wer ist das? Das Misstrauen stand knietief da im Raum. Einer wird verraten. Und dann hatte Jesus so angedeutet, er würde sterben. Aber das passte doch gar nicht ins Bild. Und sie waren grenzenlos enttäuscht. Ist denn alles zu Ende jetzt? Was soll das denn? Sie zweifelten an sich selbst. Wir haben doch alles diesem Jesus anvertraut. Wir haben alles von ihm erwartet. War das denn jetzt alles umsonst? Und wenn der verhaftet wird, werde ich standhalten? Und mitten hinein in diesen ganzen Stress, in diese Aufregung hinein, da nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Da nahm Jesus das Brot und gab's ihnen und sagte, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das bin ich für euch. Und so hat er es immer wieder gehalten. Nach seiner Auferstehung, da saßen die Jünger verängstigt, da irgendwo hatten sich eingeschlossen aus Angst vor den Juden. Und da kommt Jesus herein und sagt, Friede sei mit euch. Den Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Da gab es diese Geschichte, wo die beiden Jünger auf dem Weg waren nach Emmaus und ein Mann gesellte sich zu ihnen und ging mit ihnen den Weg. Und sie erzählten ihm, wie grenzenlos enttäuscht sie waren. von diesem Jesus, von dem sie dachten, er wäre der Heilsbringer, er wäre der Erlöser. Mit ihm wären sie auf der Seite des Siegers. Und er hat sich wie ein Verbrecher ans Kreuz schlagen lassen und ist elendig gestorben. Und als Jesus dann mit ihnen dort an dem Lagerfeuer sitzt, heißt es, und als er das Brot brach, da erkannten sie ihn. Es ist der Herr. Da hat das Abendmahl also seinen Platz. Mitten in Angst und Sorge, in Zweifel und Selbstzweifel, nicht weltentrückt, sondern mitten in dieser Welt. Wenn Gott scheinbar so weit weg ist, dann erleben wir im Abendmahl die Gegenwart Jesu. Oder wie man früher sagte, die Gegenwart unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, der für uns ans Kreuz geschlagen wurde, der sein Blut für uns vergossen hat. Und das ist das Heilige, das ist das Besondere, das Einzigartige am Abendmahl, weil Jesus das da so hineingelegt hat. Jedes Abendmahl ist aufgeladen mit der Gegenwart des lebendigen Christus. Und das ist der Unterschied zu allen anderen Mahlzeiten, die wir feiern oder die wir einnehmen. Jedes Abendmahl ist aufgeladen mit der Gegenwart Jesu Christi. Man hat viel darüber überlegt, wie kann man das denn denken, wie kann man das denn glauben, was wäre irgendwann mal an anderer Stelle darüber nachzudenken, wie wir es denn denken. Aber immer wenn Abendmahl gefeiert wurde, dann stand so eine Frage im Raum, die mich dann bewegt hat, nämlich die Frage, bin ich denn würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Manchmal gab es so Ältestensitzungen, wo überlegt wurde, kann der noch am Abendmahl teilnehmen oder nicht? Manchmal hat man sich selber gefragt, nach dem, was die Woche gelaufen ist, vielleicht sogar noch am Frühstückstisch, bin ich denn würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Denn Bibelkenner, die haben das im Ohr aus dem 1. Korintherbrief. Wer aber unwürdig isset und trinket, der isset und trinket sich selber zum Gericht, darum, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Man muss aber den Hintergrund verstehen. Paulus hat ja an die Gemeinde in Korinth geschrieben, seit einem Jahr 50, von Ephesus aus, weil in Korinth es drunter und drüber ging in der Gemeinde. Und das, was er mit unwürdig meint, ist ja nicht, dass einer so zum Abendmahl ging und ist innerlich in einer unwürdigen Verfassung, die nicht passt zum Abendmahl oder nicht dazugehört, sondern dass sie das Abendmahl feiern in einer Weise, die sich nicht gehört. Weil damals wurde das Abendmahl gefeiert im Zusammenhang mit einem richtigen Essen, wo man sich satt gegessen hat. Und Korinth war so eine seltsame Gemeinde. Da gab es ein paar sehr reiche Leute, aber die meisten Gemeindemitglieder, die arbeiteten im Hafen da in Korinth und die haben nicht viel verdient und die mussten auch lange arbeiten. Und wenn dann Abendmahl war und es wurde fast jeden Tag gefeiert, dann brachte jeder sein Essen mit. Und ein Teil dieser Mahlzeit war dann, dass man das abgesondert hat von dem Übrigen und dann das Heilige Abendmahl feierte. Und da das so mit gemeinsamen Essen war, war es so, dass die reichen Leute viel mitgebracht hatten, viel gefuttert hatten, bis die Armen aus dem Hafen kamen. Die Reichen, sei es tatsächlich, da waren halb besoffen und satt und die Armen waren hungrig. Und dann wollten sie miteinander das Mahl feiern und bekennen, so sind wir die vielen ein Leib und das geht ja nicht. Und da hat Paulus gesagt, also in dieser unwürdigen Weise sollt ihr nicht das Abendmahl feiern. Das gefällt Gott nicht und das lässt er sich auch nicht gefallen. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie kann man denn unwürdig das Abendmahl feiern oder würdig das Abendmahl feiern? Ich möchte drei Voraussetzungen nennen, wo ich meine, Das sollte man ernsthaft bedenken, wenn es um das darum geht, zum Tisch des Herrn zu gehen. Man gesagt hat, auch zum Brotbrechen, zum Herrn mal, für sich bedenken. Ich glaube und bin überzeugt, zum Abendmahl sollten die gehen, die gläubig sind, sage ich mal so einfach. Das heißt, die das ernst nehmen. Jesus Christus hat sein Blut und sein Leben für mich dort am Kreuz gegeben. Es war im Jahre 1854. Und da waren in Wuppertal einige Männer beisammen und die haben miteinander in der Bibel gelesen und die haben dann auch miteinander in der Bibel gelesen, was da denn steht zum Abendmahl. Und da kamen sie zu der Überzeugung, also wenn wir das ernst nehmen, was in der Bibel steht, dann können nur die richtig am Abendmahl teilnehmen, die auch mit dem Herzen dabei sind und die mit dem Herzen Jesus Christus aufgenommen haben, die ein Eigentum Jesu sind. Und sie erlebten es aber in der Kirche, da konnten alle am Abendmahl teilnehmen. Wenn sie denn getauft und konfirmiert waren, egal wie sie sonst lebten, wie ihr Lebenswandel war. Die Brüder sagten, das können wir nicht mit gutem Gewissen so machen. Da können wir nicht so teilnehmen. Und dann haben sie den Pfarrer von der Kirche gebeten, er möchte doch zu ihnen kommen am Abend, wenn sie ihre Bibelstunde haben, und möchte dann in diesem Kreis von Glaubenden ihnen das Abendmahl austeilen. Da hat der Pfarrer gesagt, nein, das machen wir nicht. Das Presbyterium hat das abgelehnt, weil das ist Separatismus. Das heißt, man separiert sich, man spaltet sich ab. Hier in der Kirche und mit allen zusammen wird das Abendmahl gefeiert und sonst gar nicht. Das war dann für diesen Kreis von Brüdern der Anlass, aus Gewissensgründen aus der Kirche auszutreten und eine eigene Abendmahlsgemeinschaft zu gründen. Das war die erste freie evangelische Gemeinde in Deutschland. Und daraus ist nachher so der Bund der freien Abendmahlsgemeinschaften geworden und der Bund freier evangelischer Gemeinden. Das heißt, am Anfang unserer Gemeindetradition, zu der die Norddeutschen erst 80 Jahre später dazugekommen sind, am Anfang unserer Gemeindetradition stand diese ernsthafte Frage, eine Gewissensfrage, keine rechthaberische Frage, auch keine Frage, wo man sagt, ich entscheide darüber, wer teilnehmen darf oder nicht, sondern eine Gewissensfrage für sich. Wer darf am Abendmahl teilnehmen und ist der Glaube da wichtig? Wie kann ich wirklich am Abendmahl teilnehmen? Ich denke, wenn ich von Herzen an Jesus Christus glaube. Und das Zweite, ich denke, es ist wichtig, wenn ich zum Abendmahl gehe, dass ich mit Menschen versöhnt lebe. Es steht ein Wort in den Evangelien, das ist nicht direkt aufs Abendmahl bezogen, aber ich glaube, das kann man auch auf das Abendmahl anwenden. Wenn du zum Altar gehst, ist da, wenn du zum Altar gehst und willst deine Gabe opfern und dir wird dann klar, da ist jemand, der hat was gegen mich. Mit dem lebe ich im Unfrieden. Dann lass das mit dem Altar. Dann geh zuvor hin und versöhne dich mit dem. Vielleicht hat er mit mir sogar am Frühstückstisch gesessen. Und dann geh hin und dann kannst du am Abendmahl teilnehmen. Ich denke an einen Mann, der war mir immer so seltsam, der schritt wie ein Pfau zum Abendmahl und sprach kein Wort mehr mit seinen Söhnen. Das meine ich, das geht nicht. Man sollte schon, wie es der Apostel Paulus sagt, so viel an euch ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Es kann der Fremde nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Aber so viel an euch ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Und das muss ja auch sein, wie sollen wir sonst sagen, so sind wir die vielen ein Leib, wenn wir vielleicht mit dem, der zwei Reihen hinter uns sitzt, Krach haben. Also man sollte von Herzen an Jesus Christus glauben. man sollte versöhnt sein mit den Menschen. Und das Dritte, was mir wichtig ist, ich bin bedürftig. Ich bin gläubig, ich bin versöhnt und ich bin bedürftig. Ich brauche das. Ich brauche das mit dem Abendmahl. Ich möchte wirklich sehen und schmecken, wie Christus in mich kommt. Wie er seinen Leib für mich gegeben hat, wie sein Leib in mich kommt. Das heißt, in meinen Leib, mit all seinen Talenten, mit all seiner Tatkraft und auch in meinen Leib, mit der Krankheit, mit den Grenzen, unter denen ich leide, wo ich nicht weiterkomme. Ich brauche das. Ich brauche etwas von außen, was in mich hineinkommt und was nicht nur Wort ist und Gefühl, sondern was man schmecken und sehen kann. So, deshalb hat uns Jesus das gegeben. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und Jesus möchte mit seiner Gegenwart hineinkommen in meinen Geist, das heißt in meine Pläne, in meine Träume, aber auch in meine Sorgen und in meine Ängste. Dahin gehört das Abendmahl. Oder um es mit der Bibel zu sagen, in mein trotziges und verzagtes Herz. In den Tag, der übervoll ist mit Terminen oder der einfach nicht zu Ende gehen will. Und indem Jesus dann kommt mit seiner Gegenwart, das Abendmahl ist aufgeladen mit seiner Gegenwart und er kommt in mich, in meinen Leib, in meinen Geist, in meinen Alltag, in mein Leben. Und er macht den Horizont weit bis hinein in die Ewigkeit. Er verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Und bis wir es neu feiern werden dieses Mal, als Fest der Liebe bei Jesus Christus. Und das ist gültig durch das Wort Gottes und das Opfer Jesus. Woanders kann man das so deutlich erleben als im Zuspruch des Abendmahls. Also der erste Gedanke war für mich, wohin gehört das Abendmahl? Mitten hinein in Angst und Sorge und Unglaube und Zweifel. Das Abendmahl gehört hinein in meine Bedürftigkeit. Wenn einer kommt und sagt, ich bin würdig, heute am Abendmahl teilzunehmen, der kann eigentlich gleich nach Hause gehen. Der braucht das gar nicht mehr. Aber wo einer kommt und sagt, ich habe ein verzagtes Gewissen. Und dieses verzagte Gewissen braucht Stärkung. Braucht Hilfe, braucht Trost. Da ist das Abendmahl angebracht. Und der Mensch prüfe sich selbst. Er prüfe nicht seinen Nachbarn, steht da. Der Mensch prüfe sich selbst. Und dann gehe er nicht nach Hause, sondern dann esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Und wie wird das ganz persönlich für mich? Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich komme mal aus Tradition, freikirchlicher Tradition. Meine Eltern gehörten schon zur Freien Evangelischen Gemeinde. Und ich habe von Kindheit so gelernt mit dem Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl, ein Gedächtnismahl. So oft wir dessen gedenken wir an den Tod des Herrn. Und das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl, ein Mahl der Gemeinschaft. Denn wir, die vielen, sind ein Leib, weil wir alle Anteil haben an einem Brot. Und das Abendmahl ist ein Mahl der Hoffnung. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ein Mahl der Verkündigung. Wir verkündigen des Herrn Tod. Da, wo wir Abendmahl feiern, wird das ganz Große herausgestellt. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und es ist ein Mahl der Anbetung. Ich kann mich an Abendmahlsfeiern erinnern, die nicht schlossen, ohne dass gesungen wurde, auf dem Lamm ruht meine Seele. Das ist ein Mahl der Anbetung. Und mich hat immer eine Frage bei dem bewegt. Ich glaube, dass das alles richtig ist. Ich bin von dem allen überzeugt. Nur eine Frage blieb für mich offen. Ist das alles? Ist das so, dass im Abendmahl nur die Gemeinde etwas tut? Tut Jesus gar nichts im Abendmahl? Kann ich von Jesus nicht mehr erwarten, kann ich nicht mehr empfangen als ein emotionales Erlebnis vielleicht? Ich habe bei Henry Nouwen einen Gedanken gelesen, einen Gedanken, der für mich wichtig war. Ich sage ihn einfach mal weiter für euch jetzt zum Weiterdenken und vielleicht kann er dem einen oder anderen auch persönlich was geben. Henry Nouwen sagt, Jesus bricht das Brot und segnet es. Jesus segnet das Gebrochene im Abendmahl. Bring das Gebrochene unter den Segen. Und das ist für mich so eine persönliche Einladung geworden fürs Abendmahl. Da, wo du Abendmahl feierst, da kannst du das Gebrochene unter den Segen bringen, unter den Segen Jesu. Ich glaube, heute Morgen hier sitzt keine bruchlose Existenz. Kein Mann und keine Frau, die nicht Brüche in ihrem Leben haben, wo irgendwas passierte. Gebrochene Versprechen, abgebrochene Lebensentwürfe, die auf einmal zu Ende waren, die doch eigentlich ganz woanders hingehen sollten. Zerplatzte Hoffnungen, Brüche. Und das Abendmahl ist die Einladung, leg die Jesus hin. Und der legt seine Hände darauf, heilend und segnend für dich. Er meint nicht, dass das, was du hier an Brüchen hast, das ist, was gerade im Abendmahl nichts zu suchen hat. Weil im Abendmahl das Reine und Heile da sich präsentiert. Sondern er sagt, gerade das, was dich beschämt, das, was dich bedrückt, das, was dich zweifeln lässt, wo du nicht mit klarkommst, diese Brüche in deinem Glauben, in deinem Leben, die darfst du im Abendmahl Jesus bringen und er segnet das. Das Halbe und das Verletzte, das Verwundete, das Verdorbene, das Sündhafte. Und manche meinen, das muss ich, wenn ich zum Abendmahl komme, muss ich das verstecken, muss ich das abspalten. Das gehört nicht hierher. Hier im Abendmahl, da sind ja die Glaubenden, da ist das Reine, das Heilige, das Gute. Die es geschafft haben, 4 Wochen richtig gut zu glauben, die sind dann hier dran. Bring das Gebrochene unter den Segen. Ich glaube, das ist deshalb unabdingbar, so zum Abendmahl, wie zur Abendmahlsfeier, diese Bitte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dass es unabdingbar zur Abendmahlsfeier gehört, das zu hören, was wir heute Morgen schon gesungen haben. Wenn uns unser Herz verdammt, dann ist Gott größer als unser Herz. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt und heilt uns. Lass uns so heute Morgen dann miteinander das Abendmahl feiern. Das Abendmahl, das dahin gehört, wo wir wirklich leben mit unseren Sorgen und Ängsten. Das Abendmahl, das wir nehmen dürfen als Glaubende, dass wir nehmen als mit Gott und den Menschen Versöhnte und als Bedürftige, die mit leeren Händen kommen und beten, Herr, füll du uns neu Herzen und Hände, damit wir für dich leben können. Lasst uns so heute Morgen miteinander das Mahl feiern und jetzt miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns nicht nur ein Wort sagst, sondern dass du uns auch dein Mahl geschenkt hast. Als Geschenk an uns, wo wir nicht irgendetwas finden, sondern dich selbst. Dich selbst mit deiner Gegenwart, die heilt und hilft, die vergibt und ermutigt, die neue Kraft gibt und nach vorne zieht. Danke dafür. So lass uns heute Morgen das Wort der Predigt gesegnet sein und das Mahl, das wir gleich feiern, in deinem Namen. Amen. Amen. Wir singen miteinander: Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt.